Von Norden kommend bin ich schon seit Stunden auf der Straße, fahre ohne Eile, döse vor mich hin. Bei Hannover irgendwo mach ich eine kleine Pause, weil ich tanken muss und weil ich hungrig bin. Und dann roll ich wieder weiter, an der Ausfahrt stehen zwei Jungs, ich halte an, sie steigen zu mir ein. Sie erzählen dies und jenes, dass sie bald 18 sind, wollen noch vor Mitternacht in Frankfurt sein. Beide können keine Arbeit kriegen, möchten gern was lernen, sind das jahrelange Gammeln endlich leid. Wollen sich mit Leuten treffen, denen es nicht anders geht, sind zum Betteln Schlange stehen, nicht mehr bereit. So vergeht die Zeit mit Reden bei der Abfahrt Sauerland, bieg ich ab und lass die beiden wieder raus. Diese jungen Leute lassen nicht mehr alles mit sich machen, vielleicht sieht die Zukunft so schlecht gar nicht aus. Wieder unterwegs, hab's mir selbst ausgesucht und doch tausendmal verflucht. Andererseits, man kommt viel rum und man sieht, was im Lande so geschieht, selbst wenn man manches nicht versteht, wie man's auch wendet und dreht. Aber eins kommt doch meist dabei raus und das ist, man lernt nie aus. Glutrot geht die Sonne unter, wunderbar, doch irgendetwas ist da, was mich deprimiert und runterzieht. Und der Grund ist bald gefunden, denn im Autoradio läuft seit Stunden so ein Disco-Schweinebeat. Ich dreh ab, gleich geht's mir besser, fange selber an zu singen, aber plötzlich spuckt und stottert der Motor. Kurz entschlossen fahr ich rechts auf einem Knüppeldamm entlang, der führt kerzengerade mitten durch ein Moor. Die Benzinuhr leuchtet auf, ich schaffe noch 5 Kilometer und dann sitz ich fest, weiß nicht mal, wo ich bin. Es wird dunkel und ich lausche, höre Schüsse, Hunde bellen, das sind Jäger, denk ich, vielleicht find ich ihn. Und ich nehme den Kanister, komm an ein Lagerfeuer, seh mich um und höre jemand, wer da schreien. Schwarze Kutten, Knobel, Becher, Messer und Gewehre seh ich, Schäfer, Hunde, Jäger können das nicht sein. Hände packen mich von hinten, zerren mich brutal zum Feuer, einer, der wahrscheinlich Chef der Gruppe ist. Schreit, den kenne ich, den Luppenhund, der singt undeutsche Lieder, ein Spitzel ist er und ein Kommunist. Für Spione keine Gnade, Sprengkommando angetreten, sucht das Auto und dann jagt es in die Luft. Unsere Jüngsten sollen beweisen, dass sie echte Männer sind, sofort abführen und erschießen diesen Schuft. Und schon führen mich 3 Knaben in den nahegelegenen Wald, sind bleich vor Angst, auch mir zittern die Knie. Doch ich nutze die Sekunde, als mein Wagen explodiert, das ist meine letzte Chance, jetzt oder nie. Und ich renne, renne, renne, wie noch nie in meinem Leben, höre das Geschrei, die Schüsse hinter mir. Dazu platzt mit einem Mal ein Gewitterregen nieder, denken kann ich nicht, nur fliehen wie ein Tier. Wieder unterwegs, hab's mir selbst ausgesucht und doch tausendmal verflucht. Andererseits, man kommt viel rum und man sieht, was im Lande so geschieht, selbst wenn man manches nicht versteht, wie man's auch wendet und dreht. Aber eins kommt doch meist dabei raus und das ist, man lernt nie aus. Und mal stürze ich über Wurzeln und ersticke fast im Schlamm. Dornen reißen mir das Fleisch aus dem Gesicht. Die Stiefel habe ich längst verloren, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Mir gleich, ob sie mich finden oder nicht. Und ich schlafe einfach ein, wache erst nach Stunden auf. Von zartem Flötenspiel im Sonnenschein. Vor mir sitzt im hohen Gras ein Mädchen, bläst die beiden Flöte, trägt ein selbstgewebtes Kleid und lächelt fein. nimmt mir dann mit spitzen Fingern den Benzinkanister ab, denn den trage ich noch immer in der Hand. Übergibt ihn ein paar Leuten, die gerade in der Nähe sind, die verbuddeln ihn 5 Meter tief im Sand. Meine Angst kommt wieder hoch und als ich schreie, Hilfe, Mörder, sagt das Mädchen sanft, ich will, dass du verstehst. Für uns bist du unser Bruder und wir wollen gar nicht wissen, wer du bist, woher du kommst, wohin du gehst. Und sie führt mich in ihr Haus, salbt mir meine wunden Füße, kühlt mit Kräutern mein Gesicht, bringt Brot und Wein. Sie bereitet mir ein Lager, hockt sich hin zu meinen Füßen, nimmt die Flöte, spielt, bald schlaf ich wie ein Stein. Fühl mich gut am nächsten Morgen und sie bringt mir frische Kleider, Holz, Sandalen und ein leinenes Gewand. Als sie sieht, dass ich noch hinke, setzt sie mich auf einen Esel, drückt mir Brot und Ziegenkäse in die Hand. Wär so gerne noch geblieben, aber ich muss weiter reiten, weil mein Puls nun mal in einem Rhythmus schlägt, der sich mit dem stillen Leben, diesem handgewebten Frieden fern der Welt auf die Dauer nicht verträgt. Doch von wegen fern der Welt, ich bin kaum 100 Schritt geritten, steh ich schon vor einem Stacheldraht verhaut. Seit heute Nacht ist hier klammheimlich, niemand hatte das bemerkt, ein gewaltiges Atomkraftwerk im Bau. Wieder unterwegs, hab's mir selbst ausgesucht und doch 1000 Mal verflucht. Andererseits, man kommt viel rum und man sieht, was im Lande so geschieht, selbst wenn man manches nicht versteht, wie man's auch wendet und dreht. Aber eins kommt doch meist dabei raus und das ist, man lernt nie aus. Wieder hör ich Hunde bellen, sehe Männer mit Gewehren, schlage einen großen Bogen durch den Wald. Reite weiter Stunden, Tage unter Autobahnen durch, mach am Ufer eines Flusses endlich Halt. Plötzlich ringsum viele Menschen, die laut beten, seufzen, singen, sich die Haare raufen, Halleluja schreien. Seht den Mann dort auf dem Esel, das Gewand und die Sandalen. Hosianna, Freunde, das muss Jesus sein. Und ich flüchte in den Strom, spring von einem Stein zum anderen und am Ufer knien die Pilger im Gebet. Müssen zusehen, wie ich stürze, wie ihr falscher Herr und Heiland kaum erschienen, wieder kläglich untergeht. Gleich reißt mich die Strömung fort, meilenweit, der Fluss wird breiter und ich schwimme, Kämpfe kommen nicht an Land. Links und rechts Chemiefabriken und das Wasser schäumt und stinkt, halb ertrunken treibe ich zum Uferrand. Und am Ufer spielen Kinder, gurgeln, schreie ich um Hilfe, doch es ist, als brüll ich gegen eine Wand. Einer taucht die Finger in den giftverseuchten Fluss, leckt sich den Schaum wie Zuckerwatte von der Hand. Die anderen lallen, kichern, kotzen und dass ich ans Ufer krieche, fast verrecke, merken sie nicht mehr. Auch ich hab von dem Schaum gefressen, literweise Gift geschluckt, nackter Horror fällt über mich her. Sehe Kinder mit 3 Köpfen, Fratzen, grauenhafte Monster dringen auf mich ein, sind plötzlich riesengroß. Und ich kreische vor Entsetzen, reiße einem kleinen Jungen schnell sein Skateboard aus der Hand und rase los. Doch bald komm ich wieder zu mir, immer noch auf meinem Skateboard, flügelschlagend hocke ich wie ein Hahn auf einer Henne, die nicht will, und das bei Tempo 130 als Geisterfahrer auf der Autobahn. Wieder unterwegs, hab's mir selbst ausgesucht und doch 1000 Mal verflucht. Andererseits, man kommt viel rum und man sieht, was im Lande so geschieht, selbst wenn man manches nicht versteht, wie man's auch wendet und dreht. Aber eins kommt doch meist dabei raus und das ist, man lernt nie aus. Höre Hupen, Reifen quietschen, sehe Autos bremsen, schleudern, finde eine Ausfahrt, als ich kurz darauf die Autobahn verlasse und ich schaue mich kurz um, türmt sich hinter mir ein Schrottgebirge auf. Der Lärm wird unerträglich, auch Sirenen jaulen auf, lalü, lalü, die Polizei ist auch schon da. Doch die soll mich nicht kriegen, ich muss mich verstecken, tarnen und dann sehe ich auch die Rettung schon ganz nah. Überall am Straßenrand stehen hunderte von Schildern, Wahlplakate einer christlichen Partei. Darauf steht in großen Lettern, Sozialismus führt ins Elend und ich halte an und greife mir gleich zwei. Die hänge ich mir um den Hals, rolle unter dieser Tarnung unerkannt durch Frankfurt als ein Sandwichmann. Die Parole auf den Schildern, die zerrissenen Klamotten, dies Kostüm kommt bei den Leuten richtig an. Als ich um die Ecke biege hinterm Eschersheimer Turm, bin ich zwischen Menschenmassen eingekeilt. Alles linke Demonstranten und die starren auf meine Schilder. Nichts wie weg, hier werden Prügel ausgeteilt. Doch ich weiß, die Linken lassen sich, bevor sie jemand schlagen, meistens erst auf Diskussionen ein. Das bestätigt sich auch diesmal, sie bestürmen mich mit Fragen. Doch was ich erzähle, glaubt mir hier kein Schwein. Kurz und gut, diese Geschichte nimmt doch noch ein gutes Ende, denn ich werde plötzlich von zwei Jungs erkannt. Ausgerechnet von den beiden, die ich mitgenommen habe, zu Beginn der Fahrt durch dies verrückte Land. Und sie geben mir zu essen, bringen mir eine Gitarre und dann tue ich das, was ich am besten kann. Stimme kurz das Instrument, dazu brauche ich eine Stunde und schon fange ich ein Lied zu singen an. Und zwar wieder unterwegs, hab's mir selbst so ausgesucht und doch tausendmal verflucht. Andererseits, man kommt viel rum und man sieht, was im Lande so geschieht, selbst wenn man manches nicht versteht, wie man's auch wendet und dreht. Aber eins kommt doch meist dabei raus und das ist, man lernt nie aus.